Both of these executives have a whiny in New York City. The one on the right is staying in the executive on the right is Blödsinn zu schreiben, muss ich einer erstmal eine Decke aufhängen. Ich hab noch nie kapiert, was Ihnen das Gekritzel bringt. Wo wirst du am Tag des jüngsten Gerichts sein? Immer noch eingesperrt in dem scheiß Lift hier. Ist nicht okay, wie? Haut doch hin. Nein, ich meine, dass Menschen in so einer Bruchbude leben müssen. Das Leben ist gerecht. Manchmal frage ich mich, wie es Maureen mit dir aushält. Sie hält sich mit mir aus, weil sie weiß, dass ich recht habe. An Ego fehlt dir jedenfalls nicht, Graham. Mir fehlt überhaupt nicht viel. Ja, da ist es. Aufmachen! Polizei! Los, los! Irgendwelche Tricks nützen gar nichts, Mädchen. Gehirnmasse von Schnecken haben die. Ein Glück, dass du nicht das Sagen hast in unserem Land. Ich stelle nur die Tatsachen fest. Noch was. Wenn die Tür plötzlich auffliegt und einer rausgeschossen kommt, versuch bloß nicht, ihn festzuhalten. Und warum nicht? Die stürzen sich da kopfüber runter. Kommt immer wieder vor. Und wenn man sich nicht verdammt vorsieht, reißen sie einen mit. Los jetzt! Ich werde langsam ungeduldig. Was wollen Sie? Also. Sollst die Tür aufmachen? Warum? Weil ich sage. Nein! Na mach schön auf, Mädchen, komm schon. Warum? Weil du wo bist, wo du nichts zu suchen hast. Nichts zu suchen? Warum? Du quatsch nicht so blöd rum, mach auf! Verpiss dich! Sonst müssen wir die Tür zu Kleinholz machen. Ach ja? Und dazu habe ich keine Lust. Schade, warum denn nicht? Na sag ich doch, weil ich keine Lust habe. Sie haben sich kommunales Eigentum unrechtmäßig angeeignet. Die Wohnung gehört Ihnen nicht. Sie müssen sie verlassen. Sag wer? Ich. Machen Sie auf, damit wir Ihnen das in Ruhe erklären können. Nein. Gut. Dann müssen wir die Tür jetzt aufbrechen. Verschwendung von Zeit und Energie und Steuergeldern. Warum man sich mit Figuren wie euch überhaupt auf eine Unterhaltung einlässt, möchte ich mal wissen. Geh mal aus dem Weg. Warum? Scheiße, meine Schulter! Warum machst du auch so einen Unsinn? Jetzt fang du die auch noch an! Oh, das weh! Hör zu! Mach auf! Nur ein Spalt, ja? Nein! Früher oder später müssen sie es doch tun! Wenn ich so weit bin! Jetzt gleich! Es nützt doch nichts! Was? Wie spät ist es, verdammt nochmal? 11:30! Was hat denn das damit zu tun? In einer halben Stunde mache ich auf! Jetzt! Du sollst jetzt blicken lassen! Wer es glaubt. Und warum in einer halben Stunde? Ich hole den Vorschlaghammer von euch. Warum in einer halben Stunde? Das verkürzt die Sache auf 5 eine Minuten. Eine halbe Stunde, geben Sie mir eine halbe Stunde. Ja, ja, ja, du kriegst 5 Minuten. Hören Sie. Eine halbe Stunde. Ich hole jetzt den Hammer. Machen Sie doch auf. Ich tue mir was an, wenn Sie hier einbrechen. Na, wenn schon. Sie machen nur alles schlimmer. Ich habe gesagt, in einer halben Stunde mache ich auf. Was wollen Sie denn noch? Dann geben wir doch eine halbe Stunde. Wenn sie da nicht aufmacht, brechen wir die Tür auf. Das ist wohl nicht dein Ernst. Doch. Ach, erzähl doch keinen Quatsch. Wieso? Na, weil die nicht aufmacht. Woher willst du das wissen? Weil ich es weiß. Weil das so weitergeht. Geben Sie mir noch eine halbe Stunde und so weiter. Bis in alle Ewigkeit. Also ein Versuch ist es wert. Ja, ich kenne das doch. Die sind alle gleich. Man gibt nach und... Hören Sie! Einer von Ihnen kann reinkommen und warten, wenn Sie wollen. Was? Sie können reinkommen und hier mit mir warten, die halbe Stunde. Also wir sind keine Babysitter, verstanden? Ich warte bei ihr, okay? Was soll denn das? Das tut doch keinem weh. Keinem weh? Nein. Ich lach mich kaputt. Was haben wir denn zu verlieren? Wie lange bist du schon im Polizeidienst? Lang genug. Neben nicht. So ein eine alte Pennerin, mit der werde ich schon fertig. Das habe ich schon öfter gehört. Wenn ich erstmal drin bin, lasse ich die Tür angelehnt, okay? Wenn was Faules, rufe ich dich. Ja, und ich? Dreh hier Daumen inzwischen, oder was? Bis du von ihren Nachbarn die Zeugenaussage hast, ist die Zeit vorbei. Zwei Fliegen. Also, ich weiß nicht. Na klar doch. Beispielhafte Dienstausübung. Wie das? Die Zeit bestens ausgenutzt und die Lage entschärft. So? Ja. Aber wenn sie dir da drin den Kragen umdreht, ich weiß von nichts, okay? Okay. In 25 Minuten bin ich zurück, keine Sekunde später. Graham? Ja? Du bist ein Schatz. Ach, Scheiße! Eine halbe Stunde, ich hab gesagt eine halbe Stunde. Richtig, ja. Dann verduften Sie. Aber Ihr Angebot steht noch. Na? Ihr Angebot. Was für ein Angebot? Reinzukommen und bei Ihnen drin zu warten. Ha, ha, ha. Ich kenne euch doch. Ich mache die Tür auf und schon habe ich eine Knarre im Genick. Nein. Ich glaube Ihnen nicht. Dann rufe ich besser meinen Kollegen zurück. Ha? Der bekommt die Tür schon klein. Ihre Entscheidung. Entweder Sie vertrauen mir oder die Tür geht zu Bruch und wir holen Sie mit Gewalt. Sind Sie allein? Ja. Kein Schwindel? Nein. Und was? Das sehen Sie dann schon. Dann machen Sie jetzt auf. Erstmal weg. Gehen Sie ein Stück weg von der Tür. Wo sind Sie denn? Sie sehen, ich bin allein. Wo sind Sie? Hier. Wo? Hier. Da? Nein, nein, hier. Komm doch, Kleiner, ich beiß dich nicht. Was soll denn das? Ist das ein Spiel? Spiel ist doch kein Spiel, meine Kleine. Jetzt hören Sie. Nur zu, warm, wärmer. Du findest mich schon, nur zu. Könntest du vielleicht Licht anmachen? Es gibt kein Licht. Wir brauchen kein Licht. Ich sehe dich schon. Ich kann dich gut sehen. Bist du da drin? Was glaubst du? Ich glaube, dass ich jetzt die Nase voll habe von dem Zirkus. Und wie ist das? Lass das Gib her. Du wolltest doch Licht. Aber nicht so. Du blendest mich. Hör auf damit. So, besser? Könntest du vielleicht ein Fenster öffnen? Nein, weil sie alle vernagelt sind. Hätte ja gedacht, sowas wissen die Cops. Setz dich schon, setz dich. Nett, dass du mich besuchst. Ich sehe immer noch nichts. Wenn schon, ich zünd uns ein paar Kerzen an. So, zufrieden? Wie spät ist es? Was? Wie viel Uhr ist es? 1 oder 2 Minuten nach 25 vor 12. Gut, dann setze ich jetzt Wasser auf, okay? Wir haben gerade noch Zeit dafür. Wofür? Für eine Tasse Tee, was sonst? Also für mich nicht. Wie du meinst. Dass Anzeige erstattet wurde, begreife ich jetzt. Was? Weil es hier stinkt. Ich rieche nichts. Du machst Witze. Ich rieche nichts. Ziemlicher Verhau, oder? Was? Die Wohnung hier. Wie ist es denn so bei dir? Na, so nicht. Nicht? Nein. Hübsche kleine Wohnung. Ist okay. Glaube ich. Gibt's einen Kocher? Was? So ein Ding, das abzischt, wenn man einen Knopf drückt. Ja. Glaube ich. Und ein Fernseher? Ja. Glaube ich. Du bist garantiert ein ganz nettes Ding. Stimmt's? Also... Hast bestimmt schon alles, hm? Aber heute gebe ich dir etwas. Ich... Sag mal, wie heißt du eigentlich? Dein Vorname, wie ist der? Karen. Karen. Das ist mir aber ein netter Name, Karen. Du bist ein Glückspilz, Karen. Das weißt du schon. Wieso? Weil... Du wirst schon sehen. Das ist eine Überraschung. Und wie heißt du? Wie ich heiße? Ja. Mein Name ist Karen. Und deiner? Du willst meinen Namen wissen? Ja. Wozu denn? Naja, nur so. Damit ich weiß, wie du heißt. Maria. Maria. Und weiter? Nur Maria. Dein Nachname? Ich habe keinen Nachnamen. Ach, bestimmt hast du einen. Nein. Also komm, wir finden ihn ja doch raus, früher oder später. Du täuschst dich. Nein. Da ist nichts rauszufinden, weil ich keinen habe. Wie kommst du denn dann an deine Stützer? Gar nicht. Du beanspruchst keine Wohlfahrt? Seit ich meinen Namen geändert habe, nicht mehr. Ah, also du hast deinen Namen geändert. Ja. Und wie hast du vorher geheißen? Weiß ich nicht mehr. No. Ich weiß es nicht mehr. Warum stellst du dich so an, Maria? Tu ich nicht. Also ich finde schon. Nein. Aber wenn die halbe Stunde vorbei ist, wirst du dich dann immer noch so anstellen? Ich stell mich nicht an. Okay, dann warten wir jetzt draußen. Hier stinkt es entsetzlich. Das geht nicht. Warum nicht? Wir werden es verpassen. Was verpassen? Du wirst schon sehen. Eine Bombe, die losgeht oder sowas. Ich bin keine von deinen verdammten Terroristinnen. Warum kommst du da nicht mit raus? Meine Sache. Manche Dinge gehen andere nichts an. Wenn ich's dir sage, versprichst du mir... Was? Nichts. Sag schon. Nichts. Gehören die Sachen dir? Die Möbel? Wieso die Frage? Wieso nicht? Weil ich noch nie Möbel besessen habe. Eigene, das weißt du doch genau. Ich habe in meinem Leben noch nie ein halbes Möbelstück besessen. Und das weißt du genau. Nein, woher? Ich bin stolz darauf. Ich brauche nichts. Nicht solche Sachen. Wem gehört das Zeug dann? Welches Zeug? Was hier so rumsteht. Stühle, Tisch, Radio. Weiß ich nicht. Das war da, wie wir hergekommen sind. Wir? Hä? Wer ist wir? Wer sagt wir? Du hast gesagt wir. Das geht dich nichts an. Jemand hat mit dir hier gewohnt, ja? Meine Sache. Und ihr habt Streit bekommen, ist Nein. das? Nein! Wo ist der jetzt? Er kommt wieder. Ein Mann also. Ich warne dich. Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Ihr seid euch in die Haare geraten, Nichts stimmt's? Da. Wo ist der dann, er Maria? Er kommt wieder. Deswegen die halbe Stunde warten? Du glaubst, er kommt bis dahin? Er kommt zurück. Bist ein bisschen naiv, Maria, oder nicht? Nenn mich nicht naiv. Du weißt nicht, was das ist. Nenn mich nicht naiv. Ach, na. Er kommt wieder. Wer ist er? Du kennst ihn nicht. Das kann man nicht wissen. Du kennst ihn nicht. Hast du ihn gern, Maria? Was? Ich hab dich gefragt, ob du ihn gern hast. Meine Sache. Ist er nett? Wirst ja sehen. In einer halben Stunde. Schon weniger jetzt. Wie viel Uhr ist es? 11:40. Na, was ich gesagt habe, schon weniger. Ist er weggegangen, um was zu trinken zu holen? Nein. Sondern? Ich trinke nicht. Du trinkst nicht. Nein! Ich habe nie einen Tropfen angerührt, seit 2 Wochen. Glaube ich dir aufs Wort. Keinen Tropfen, seit wir hierher gekommen sind. Respekt, Respekt. Wo warst du denn vorher? Vorher? Bevor du hierher gekommen bist. Du weißt schon. Nein. Erzähl. Na, da und dort. In New York? Ja, da und dort. Mit ihm? Nein. Wo hast du ihn kennengelernt? Meine Sache. Warum? Darum. Klar, weil du dir das alles aus den Fingern saugst. Fang nur nicht an. Der Mann ist erfunden und du hast die letzten 2 Wochen gesoffen wie ein Loch. Den Mann gibt es. Dann sag mir, wo du ihn kennengelernt hast. Ich weiß es. Wo also? Ich weiß es. Ja, dann sag's mir. Gut, ich sag's dir. Wenn du es unbedingt wissen willst, sage ich's dir. Auch wenn du es gleich sehen wirst. Also. Ich bin ihm auf dem Cathedral Parkweg begegnet. Ja. Dem Parkweg von St. John. Einfach so? Nein. Nicht einfach so. In dem kleinen Park dort, am unteren Ende. In dem Park? Ja. Was hast du da gemacht? Geschlafen. Ah. Mit anderen nachts. Freunden. Nein! Nachts kann man da nicht schlafen, das weißt du doch. Also du hast tagsüber da geschlafen? Ja, tagsüber. Bis mich einer von deinen Typen geweckt hat. Ein Polizist? Ah, ein Bulle. Und dort bist du ihm begegnet? Dort bin ich ihm begegnet. War er der Polizist? Ist was locker bei dir da oben, nur zu bitter, aber ohne mich. Und wie seid ihr euch begegnet? Er ist auf mich zugekommen. Und hat dich angesprochen? Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, fürchte dich nicht, Maria. Dann hat er dich schon gekannt. Nein. Da muss er doch, wenn er dich mit deinem Namen angeredet hat. Nein, er hat Maria zu mir gesagt. Das war damals nicht mein Name. Wie das? Er hat mich Maria genannt. Er hat mich getauft. Im Parkweg von St. John. Ja. Er hat dich Maria genannt und daraufhin hast du deinen Namen geändert. Nein. Von da an habe ich gewusst, was mein richtiger Name ist. Einfach gewusst. Leuchtet mir nicht sehr ein, was du da erzählst. Wie wenn man blind ist und plötzlich sehen kann. Ah. Es stand in seinen Augen. Was stand in seinen Augen? Alles. Über das Blindsein. Über Menschen, wie er sie sieht. Und daraufhin hast du dich entschlossen, deinen Namen zu ändern. Ja. Und du bist glücklicher, seit du dich Maria nennst. Du verstehst nicht. Wie hast du denn vorher geheißen? Weiß ich nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Na und er? Was war sein Name? Er hatte keinen. Er hatte keinen Namen? Nein! Also wenn dich ein Kerl ohne Namen Maria nennt, entschließt du dich, dir irgendeine Wohnung anzueignen, mit ihm einzuziehen und 14 Tage lang trocken zu bleiben? Bei dir ist schon wieder was locker. Meinst du? So war es doch überhaupt nicht. Sondern? Ach, war schon. Wie zum ersten Mal sehen. Lass das Böse fahren dahin. Folge mir. Was? So hat er gesprochen, zu mir. Lass das Böse... Wie war das? Lass das Böse fahren dahin, folge mir. Ich weiß es, siehst du, ich erinnere mich genau an alles, was er gesagt hat. Überrascht mich nicht, wenn er solche Sachen von sich gegeben hat. Das hat er, ja. War er betrunken? Er hat nicht getrunken, nie einen Tropfen angerührt. Und du bist ihm also gefolgt? Ich bin ihm gefolgt. Wohin? Ha? Wohin bist du ihm gefolgt? Die Morningside Avenue. Und weiter? 125. hinunter. Immer hinter ihm her? Ja. Nur ein paar Schritte hinter ihm. Was hat er zu dir gesagt? Nichts. Er hat sich nicht mal umgesehen. Nicht ein einziges Mal. Aber ich hab gewusst, dass er weiß, dass ich hinter ihm bin. Du weißt schon. Ja, wenn du meinst. Und so sind wir weitergegangen bis zum Fluss. Spazieren gewandelt. Und dort ist er stehen geblieben. Am Hudson. Ja. Mittendrin stehen geblieben. Ja, ich bin ganz nah beigestanden. Nicht ganz nah, aber ich habe gesehen, ich habe gesehen, dass er Tränen in den Augen hatte und dabei hat er immerfort über das Wasser hingesehen und nach einer Weile... Ach, nach einer Ewigkeit... Hat er gesagt, muss mich erinnern, dass ich es genau sage. Hat er gesagt, ich werde den Frieden ausbreiten wie ein Fluss. Also jetzt hör aber mal. Und dann hat er seinen Arm ausgestreckt und meine Hand genommen. Es war wie, als hätte mich vorher noch nie jemand angefasst. Es war ein ganz neues. Es war anders. Wie wiedergeboren. Ja, das haut hin. Wiedergeboren. Ist poetisch, ist das. Gehen wir jetzt, Maria, komm. Wie neu. Ja. Er war ganz sanft. Ich denke, wir gehen jetzt besser, Ha? Gehen? Ja. Wohin? Raus von hier. Jetzt? Ja. Ich nicht. Hör mal. Du hast das versprochen. Ich weiß. Versprochen. Aber ich glaube eben... Bis 12 Uhr. Ich glaube, du brauchst... Um zwölf gehe ich mit, hast du gehört? Ach, ihr seid alle gleich. Was versprechen, aber nichts halten wollen. Wir bleiben. Gut. Bis 12. Gut. Und von wegen Versprechungen, denk mal darüber nach, ja? Hörst du zu? Ich höre zu. Er hat seine Versprechung gehalten, nicht einmal gelogen. Nicht wie. Was für Versprechungen hat er denn gehalten? Wie alle anderen. Welche Versprechungen hat er gehalten? Alle! Zum Beispiel? Zum Beispiel mit hier. Ja, also? hat von der Wohnung hier gesprochen. Und zwar? Er hat gesagt, er würde uns ein Dach überm Kopf finden. Und das hat er getan? Hat er. Diese Wohnung hier? Eben. Wie seid ihr hierher gekommen? Hierher? Ja. Zu Fuß. Wir sind zu Fuß hierher gegangen. Ganz schön weit. Er hat mich an der Hand genommen. Und ihr seid geradewegs hier gelandet? Ja. Also hat er von der Wohnung gewusst? Er weiß alles. Und dann was? Wir sind hier gesessen. In dem Zimmer. Die erste Nacht. Nur so da gesessen. Er hat kein Wort gesprochen. Ist ja eine Wucht. Was? Nichts. Ja, nichts. Habt ihr nicht geschlafen? Nur einmal kurz, aber jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, ist er da gesessen und hat mich angesehen. Du hattest was zu trinken, ne? Um dich fit zu halten. Nein! Nichts? Nein! Hast du nichts gewollt? Daran gedacht habe ich schon, am Morgen. Habe ich gesagt, ich würde mir jetzt was holen, aber er hat gesagt, nein, es wird nicht getrunken. Wir werden keinen Wein trinken. War er Ausländer? Er hat zu mir gesprochen, weil ich ihn verstanden habe. Wie verstanden? Warum er da war. In dieser stinkigen Sozialwohnung. Du kannst einem ganz schön auf die Palme bringen manchmal. Das wird dir noch leid tun, wenn du erst dahinter kommst, ja. Dann wirst du schon sehen, du wirst schon noch sehen. Ja, vielleicht. Wenn sich das alles erstmal zusammenreimt, was du mir da erzählst. Du hast von gar nichts eine Ahnung, von gar nichts, weißt du das? Und ich glaube, du hast Halluzinationen. Was habe ich? Mir scheint, dass du... Was habe ich? Dass du, ja? Ja, dass du dir Sachen einbildest, eben die sich gar nicht abgespielt haben. Ich sag ja, du hast von nichts eine Ahnung. Was ich zum Beispiel glaube, ist, dass du länger nichts getrunken hast. Sag ich doch. Und dass du dir deshalb Sachen einbildest. Entzug. Ich habe Halluzi... Ich habe Hallu... Ich habe Halluzi... Das Zimmer hier, ja? Das Zimmer, in dem du bist, das gibt es gar nicht, ja? Und dich gibt es auch nicht, ja? Du bist gar nicht da, was? Also, du bist doch die sich Sachen einbildet. Du, weil du von gar nichts eine Ahnung hast. 2 Wochen nichts zu trinken, das ist schon ganz schön lang, was? Ah, ja, ja. Er hat es ja auch versprochen. Was versprochen? Dass ich nichts brauche. Er hat mir versprochen, dass ich keinen Alkohol brauche. Umso besser. Und so war es. Ich habe nichts gebraucht, wie er es mir versprochen hat. Würdest du jetzt gern etwas trinken? Nein, ich brauche nichts. Wie er es dir versprochen hat? Ja, am ersten Morgen. Wieso hast du ihm geglaubt? Du bist ihm noch nicht begegnet. Und wenn? Würde ich es verstehen, meinst du? Ja. Wie? Wieso? Es steht in seinen Augen, in seinen Augen. Was steht da? Ach, du begreifst immer noch nicht, oder? Nein. Kannst du es nicht erklären? Ich habe es begriffen. Sehr schnell. Dann kann ich nur hoffen, mir wird es genauso gehen. Wir sind da gesessen und haben gesprochen, wie Menschen sprechen. Und das hat gut getan. Weißt du, wann ich das zuletzt gemacht habe? Weißt du das? Nein. Ich auch nicht. Richtig miteinander gesprochen haben wir. Worüber? Hä? Na, worüber ihr gesprochen habt? Alles, über alles. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel Politik. Ja. Politik? Ja. Was war deine Meinung dazu? Was alles Humbug ist. Was alles? Die Politiker und so. Ah. Und er hat gesagt, dass wir sie alle vergessen sollen. Und was hast du dazu gemeint? Hab ihm recht gegeben. Ich hab gesagt, ja. Und das war's dann? Was? Über Politik. Das Ende eures Gesprächs. Nein, du... Was hat er denn noch gesagt? alles Mögliche. Und zwar? Naja. Menschen sollten leben dürfen, wie sie leben wollen. Nicht wie. Warte, wie war das noch? Nicht wie andere sie heißen zu leben. Ja, so hat er gesagt. Und damit warst du auch einverstanden? Klar, warum nicht? So hat er gesagt und er hat recht. Wenn man so gelebt hat wie ich, weiß man auf der Stelle, dass er recht hat. Wie hast du denn gelebt, Maria? Hart war ein hartes Leben. Auf der Straße? Auf der Straße, ja. Ein hartes Leben. Kein Zuhause gehabt, ja? Oder verheiratet gewesen oder sowas? Verheiratet schon. Und? Weiß nicht. Was heißt das? Sie haben ihn abgeschleppt einmal in der Nacht. An der Central Station. Weiß nicht mehr, was sie gesagt haben, was es diesmal war. Was war? Was er hatte. Eine Krankheit. Ja, richtig, eine Krankheit. Aber ich kann mich nicht erinnern, was es war. Hat er mit dem Zeug zu tun, was er immer getrunken hat. Und was hat er getrunken? Das gefährliche Zeug. Ich habe ihm oft gesagt, du trinkst Dreckszeug. Aber er hat nicht hingehört. Nie so war. Er hat nie hingehört. Ich habe den Dreck nicht getrunken. Ich nicht. Nur manchmal. Aber er hat den Dreck immer getrunken. Methyl. Ja. Den auch. Alles. Also haben Sie ihn ins Krankenhaus gebracht? Krankenhaus? Davon weiß ich nichts. Soll er heißen? Ach, Sie haben ihn weggeschafft. Und du weißt nicht, wohin? Nein, keine Ahnung. Du hast ihn seitdem nicht mehr gesehen? Nein. Du hast nicht mal versucht herauszufinden, wohin Sie ihn gebracht haben? Nein, wozu auch? Er war dein Mann! Ja, aber er hat nichts getaugt. Hab ihn gehasst. Sie haben recht daran getan, dass Sie ihn haben sterben lassen. Wieso? Bei manchen ist das anders. Man will nicht, dass sie die sterben lassen. Aber bei anderen ist es einem total egal. Und was heißt sterben lassen? Na, die. Wer? Die Politiker. Wovon sprechen wir? Wenn sie von dir genug haben, dann lassen sie dich sterben. Von wem hast du denn den Quatsch? Wieso Quatsch? Sowas weiß man doch. Es stammt nicht von deinem Namen, Lose. Nein, das stammt nicht von ihm. Aber er hat gesagt, dass es stimmt, dass ich recht habe. Das hätten sie gemacht mit ihm. Wenn sie genug haben von einem. Ja. Dann entscheiden sie über dich und du kannst nichts machen dagegen. Dann bist du dran. Oh. Dir wird das nicht passieren. So. Beruhigend. Du bist ja auf der richtigen Seite sozusagen. Mich halten sie am Leben, meinst du? Ja. Und du hast eine nette Wohnung, oder? Hast du jedenfalls gesagt. Oder? Ja, sie ist okay. Und ein Kerl, einen netten Mann. Sozusagen. Verheiratet? Nein. Aber einen Mann hast du. Ja. Hab's gewusst. Sowas merke ich. Also ich nicht. Hab keinen je gehabt. Bis er gekommen ist. Der Namenlose. Da täuschst du dich, Miss Klugscheißerin. Schrei nicht so. Worin täusche ich mich? Mit seinem Namen. Was ist damit? Er hat einen Namen. Na, umso besser. Im einen Moment hat er keinen, im nächsten hat er einen. Wie heißt er also? Das sage ich dir nicht. Man lernt nie aus. Warum nicht? Weil. Wenn du ihn siehst, dann... Dann weißt du schon. Und der, mit dem du verheiratet warst, der war kein Mann? Nein, er hat nie mit mir gesprochen. Ich hab's dir doch gesagt. Nie? Nie. Gestritten haben wir uns. Und angeschrien, aber gesprochen nicht. Aber mit dem anderen hast du gesprochen. Ja. Sprichst du mit deinem? Ab und zu. Aber über Politik sprecht ihr nicht. Wenn wir es irgendwie lassen können, nicht. Zu mir hat er schon über sowas gesprochen. Was noch? Ja, alles Mögliche. Na, was habt ihr noch gemacht, außer geredet? Ich habe ihn angesehen. Also du hast ihn angesehen und er hat dich angesehen? Nein. Ich habe ihm zugesehen, wie er Sachen gemacht hat. Was für Sachen? Mit seinen Händen. Ein Do-it-yourselfer. Ein was? Der Mann. Ob er einer war, der es gern selbst tut. Was selbst tut? Bastelt für zu Hause. Alles selbst tut. Er war doch kein Bastler. Er war ein Do-it-yourselfer. Ein Handwerker. Gibt hier keine mehr. Nein? Die ein Handwerk können? Schreinern? Nein. Also, er konnte Sachen mit seinen Händen machen. Hast du gesagt. Er hat... Sachen mit seinen Händen gemacht. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Na, was für Sachen? Lass mal. Wenn du es anbläst, los, blas mal. Das hat er gemacht. Ah ja. Aus Flaschenverschlüssen. Ja, Flaschenverschlüsse und Faden. Ich habe ihm zugesehen, ohne alles Werkzeug. Nur mit seinen Händen. Ein Handwerker. Jawohl. Gib keine Schreiner mehr. Nein. Wie spät ist es jetzt? Ich sag's dir schon, wenn es 12 Uhr ist. Nicht nötig. Du wirst es auch so erkennen. Wieso? Weil... Du wirst schon sehen. Und du glaubst, er kehrt zurück? Ich weiß es. Maria. Ja? Mach dir doch nichts vor. Ich meine, ihr habt euch verkracht, oder nicht? Nein. Die Frau in der Wohnung darunter hat es gemeldet. Ihr müsst sehr laut gewesen sein. Wir haben nicht gestritten, nein. Was war denn dann los? Wie viel Uhr ist es? Ach, ist doch egal. Nein, wie viel? 11.55 Uhr. 5 vor 12? Ja. Gut. Dann sag ich's dir jetzt, weil es ja jetzt nicht mehr zählt. Was zählt nicht mehr? Du hast immer noch keinen blauen Dunst. Keine Ahnung, was passiert ist, hm? Dann sag's mir doch jetzt und vielleicht können wir dann wieder abziehen. Glück hast du ja. Wirklich Glück. Na, das sehe ich nicht unbedingt, aber bitte. Wir haben uns neulich nachts unterhalten. Über Politik? Nein, über ihn. Und warum auch nicht? Und er hat mir erzählt, wer er ist. Seinen Namen. Er hat mir seinen Namen gesagt. Nach 2 Wochen. Aber ich habe ihn schon gewusst. Und das hat er auch gewusst. Aber warum hat er dir dann überhaupt noch gesagt? Er musste. Wieso? Weil wir beide Gewissheit brauchten. Worüber? Wer er ist. Und zwar? Dein lang verschollener Bruder oder was? Nein. Er war, für wen ich ihn auch gehalten habe. Wer? Jemand Besonderer. Lass mich mal raten. John Wayne... Er ist gekommen, die Welt zu retten. Na, das hört man aber gern. Also wenn er dann wieder kommt, könntest du ihn netterweise fragen, ob er mich vor meinen viel zu hohen Stromrechnungen retten kann? Der Retter der Welt und nur ich habe es gewusst. Muss ja toll gewesen sein. Ob wir jetzt gehen? Der Geruch hier wird immer schlimmer offen gestanden. Ich muss dir sagen, was geschehen ist, denn dann wirst du sehen und glauben. Du hast noch 3 Minuten, dann ist die halbe Stunde um. Als er es mir gesagt hat. Habe ich gesagt, ich weiß es. Und er hat gesagt, er weiß, dass du es weißt. Dann hat er gesagt, du musst die Welt retten. Also entschuldige, Maria, aber der Abschied vom Alkohol ist dir nicht so großartig bekommen. Und er hat mir gesagt, was ich tun muss. Deswegen warten wir hier. Ja. Ich weiß, dass wir warten. Aber worauf? 3 Tage. Eine halbe Stunde haben wir ausgemacht. So lang war es für mich. Woher willst du das wissen? Dass du schon 3 Tage wartest? Ich weiß es. Aber wie? Ohne Uhr? Aus dem Fenster kann man ja auch nicht sehen. Sein Radio. Er hat mir sein Radio geschenkt. Mir gezeigt, wie es funktioniert. Mit einem Knopf an und aus. 3 Tage, ja? Am 3. Tag wird er auferstehen. Aufstehen mit der Sonne. Von den Toten. Und sich mit ihr wieder hinlegen. Deswegen warte ich hier. Du wirst sehen. Um 12 wird er auferstehen und die Welt retten. Halleluja. Ganz recht. Gut, jetzt reicht's. Du wirst es sehen. Okay, das Spiel ist aus. Gehen wir. Ich habe ihn getötet. Bitte? Ich habe ihn mit einem Messer umgebracht. Maria, ich glaube... Ich habe es getan. Maria, bitte jetzt... Er hat gesagt, es muss sein. Es... muss sein, er muss so sterben wie ein Opferlamm. Und hast du ihn umgebracht? Ja, Es musste sein. Ich glaube dir nicht, Maria. Du wirst es ja sehen. Du wirst es ja sehen. Vor 3 Tagen willst du ihn umgebracht haben? Ja, wir haben eine ganze Nacht lang darüber gesprochen. Über das Töten? Ja, ich habe gerungen mit ihm, ihn angeschrien. Gesagt, ich will es nicht tun, nein. Aber dann hat er es mir versprochen und ich habe es getan. Was hat er dir versprochen? Dass er am 3. Tag auferstehen wird. Und daraufhin hast du ihn umgebracht? Ja. Aber warum? Weil er mir alles gegeben hat. Du hättest mich ja fast rumgekriegt, weißt du? Ich hab's getan. Ich hätte dir fast geglaubt. Ja, komm, ja. Komm, gehen wir jetzt. Komm, Maria. Gut. Aber bevor wir gehen, öffne den Schrank. Wozu? Weil du dann siehst, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Sei nicht albern. Öffne ihn. Gehen wir. Denn es ist Zeit. Gehen wir. Erst wenn du den Schrank geöffnet hast und ihn herausgelassen hast. Sei nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Du bist die Dumme. Ja, du. Öffne den Schrank. Nein. Und warum nicht? Weil wir genug Zeit vertrödelt haben. Wir haben dir 1/2 Stunde gegeben. Ich erzähle keine Scheißlügen. 1/2 Stunde haben wir gesagt. Der Scheißbude ist ja nichts zu sehen. Öffne den Schrank. Er ist da drin. Und wartet. Nein. Karen? Öffne. Nein! Hey, ihr beiden. Los, mach auf! Gut, von mir aus mache ich ihn eben auf. Also? Einer aus Harlem. Unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel von Tony McHale, aus dem Englischen übersetzt von Hubert von Bechtolzheim. Unter der Regie von Walter Adler sprachen Rosel Zech, Hansi Jochmann und Hans-Peter Halwachs. Wir brachten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.